bist so super süß, du passt zu mir. Ich lud dich ein auf ein Glas roten Wein. Die Welt schien endlich, endlich, endlich nett zu mir zu sein. Wir sprachen und wir tranken bis sehr tief in diese Nacht. Und ich fand, ich habe selten so gelacht. Am Ende haben wir uns lang geküsst. Und ich hab dich sofort ganz schwer vermisst. Jacqueline, Jacqueline, willst du bleiben, willst du gehen? Willst du beides, willst mal sehen? Sag mir doch, was du willst. Jacqueline, Jacqueline, mal bist du heiß, mal bist du kalt. Mal sagst du jetzt, mal sagst du bald. Sag mir doch, was du willst. Ich hatte deine Nummer und ich rief dich an. Ich ließ es lange klingeln, dann gingst du ran. Du warst so kühl, als wäre nichts passiert. Als hätten unsere Küsse gar nicht existiert. Ein paar Stunden später schließlich trafen wir uns doch. Und ich war sehr froh, denn es funkte noch. Wir haben uns bei dir 10-mal geliebt. Die schönste Sache, die es für mich gibt. Jacqueline, Jacqueline, willst du bleiben, willst du gehen? Willst du beides, willst mal sehen? Sag mir doch, was du willst. Jacqueline, Jacqueline, mal bist du heiß, mal bist du kalt. Mal sagst du jetzt, mal sagst du bald. Sag mir doch, was du willst. Jacqueline, Jacqueline, Jacqueline, Jacqueline. Gestern fällt weißer Zucker, der auch noch im Sommer hält. Zarte Flocken liegen warm auf dem Gesicht. Schnee von gestern taut auch nicht. Glaub mir, jede Nacht von dir. Dann hast du mir gemailt, du musst verstehen, wir können uns nun mal nicht wiedersehen. Ich war im siebten Himmel, doch dann fiel ich tief hinab. Ich rief dich gleich an, doch du nahmst nicht ab. Nun warte ich darauf, dass du mich rufst. Und fürchte doch, dass du das niemals tust. Jacqueline, Jacqueline, willst du bleiben, willst du gehen? Willst du beides, willst mal sehen? Sag mir doch, was du willst. Jacqueline, Jacqueline, mal bist du heiß, mal bist du kalt. Mal sagst du jetzt, mal sagst du bald. Sag mir doch, was du willst. Jacqueline, Jacqueline, Jacqueline, Jacqueline. Gestern fällt weißer Zucker, der auch noch im Sommer hält. Zarte Flocken liegen warm auf dem Gesicht. Spürst du schon, der Schnee von gestern taut doch nicht. Sieh dir an, wie der Schnee von gestern fällt. Weißer Zucker, der auch noch im Sommer hält. Zarte Flocken liegen warm auf dem Gesicht. Spürst du schon, der Schnee von gestern taut doch nicht. Sieh dir an, wie der Schnee von gestern fällt. Weißer Zucker, der auch noch im Sommer hält. Zarte Flocken liegen warm auf dem Gesicht. Spürst du schon, der Schnee von gestern taut doch nicht. Sieh dir an, wie der Schnee von gestern fällt. Weißer Zucker, der auch noch im Sommer hält. Zarte Flocken liegen warm auf dem Gesicht. Schnee von gestern taut doch nicht.